Ich hatte sie nicht. Als ich dich gebar, hatten wir kein Geld für den Gastmann. So empfingst du von der Welt wenig Licht. Als ich dich trug all die Monate, sprach ich mit deinem Vater über dich. Aber wir hatten das Geld nicht für den Doktor, das brauchten wir für den Brotaufstrich. Als ich dich empfing, hatten wir fast schon alle Hoffnung auf Brot und Arbeit begraben. Und nur bei Karl Marx und Lenin stand, wie wir Arbeiter eine Zukunft haben. Wie wir Arbeiter eine Zukunft.